Lektion 2, Hörtext 4. Tendenz weiter fallend. Reich mir doch mal bitte das Salz, Schatz. Danke. Sag mal, musst du unbedingt beim Frühstück Zeitung lesen? Hör mal, Jörg, Monty ist seit Montag um 25 Punkte gestiegen. Ich glaube, die sollten wir kaufen. Aber Birgit, doch nicht schon beim Frühstück. Wir müssen doch wenigstens einmal am Tag ein bisschen Zeit für uns haben. Weißt du eigentlich, wann wir das letzte Mal zusammen Urlaub gemacht haben? Aber sicher Weihnachten 90 in Australien mit Zwischenstopp in Singapur, wo ich mir den Laptop gekauft habe, den Pushiba. Apropos Pushiba, minus 50 und das in einer Woche, Tendenz weiter fallend. Die sollten wir unbedingt verkaufen. Ja, jetzt reicht's aber. Ich glaube, wir müssen dringend mal wieder wegfahren und ein bisschen Zeit für uns haben. Keine schlechte Idee, aber dann sollten wir für nächstes Jahr gleich etwas ausmachen, sonst gibt's wieder Terminprobleme. Also im Januar geht's nicht. Vom 5. bis 7. bin ich auf der Bijoutex in München und danach in Düsseldorf auf der Preziosa. Und dann muss die Herbstkollektion fertig gemacht werden. Aber Anfang Februar, das geht. Aber Schätzchen, da ist doch die Online. 5. bis 8.2. in Hamburg. Aber danach, ja, das wäre möglich. Keine Chance. Am 17. Februar beginnt die Modewoche in München und anschließend muss ich wahrscheinlich nach Mailand fahren. Und im März ist dann die Igedo in Düsseldorf. Die geht bis zum 13. März. Danach können wir los. Ab 13. März bin ich in Hannover und zwar volle 8 Tage. Und nach der Cebit ist immer viel zu tun, da kann ich auch nicht weg. Wie sieht's denn im April bei dir aus? Oh nein, nicht im April. Da sind 2 Messen direkt hintereinander. Erst wieder die Modewoche München vom 7. bis 9. und gleich am nächsten Tag die Pelzmesse in Frankfurt. Die geht bis zum 14. April. Aber danach habe ich etwas Luft. Der Mai ist frei. Das ist doch ein schöner Urlaubsmonat. Völlig unmöglich. Ende April ist die Nova in Nürnberg und Mitte Mai die Computerschau in Dortmund. Also so hat das keinen Zweck. Und außerdem muss ich jetzt ins Büro. Und unser Urlaub? Ich sehe schon, das wird auch nächstes Jahr wieder nichts. Kopf hoch, Schätzchen. Vielleicht klappt's ja doch irgendwann mal. Weißt du was? Ich werde nachher meine Sekretärin bitten, deine Sekretärin anzurufen. Vielleicht finden die ja einen Termin für uns.